Julian Bond galt als Ikone der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Er war 1960 eines der Gründungsmitglieder des SNCC, des Student Nonviolent Coordinating Committee, einer Organisation, in der schwarze und weiße Studenten zusammen gewaltfreie Protestaktionen organisierten, wie sogenannte Freiheitsfahrten und Sit-ins, um gegen die Diskriminierung schwarzer Amerikaner zu demonstrieren. Später dann führte er andere bedeutende Bürgerrechtsorganisationen an, in den 70er Jahren das Southern Poverty Law Center, danach dann für 10 Jahre die wohl wichtigste derartige Gruppe, die NAACP, die National Association for the Advancement of Colored People, mit fast 500.000 Mitgliedern. Bonds Kampf beschränkte sich aber nicht auf Freiheits- und Bürgerrechte nur in den USA. 1985 wurde er vor der südafrikanischen Botschaft in Washington bei Demonstrationen gegen das Apartheid-Regime verhaftet. Von seinen Weggefährten hieß es, mit Julian Bond verliere die Bürgerrechtsbewegung nun einen ihrer engagiertesten und stärksten Kämpfer für die Sache der Gerechtigkeit. Julian Bond wurde 75 Jahre alt.